Okay, gut. Also, Ja, okay. 3, 2, 1, Überraschung. Ich dachte, du hast 0 noch. Nein! Die 0 ist die Überraschung. Okay, nochmal. Okay. 3, 2, 1, Überraschung. Hallo und herzlich willkommen zu Sächsisches Meer. Ja, hallo. Hallo Saskia. Okay, wer sollte das jetzt sein? Ja, also. Ich habe mir überlegt, noch einen schweizerischen Akzent reinzukriegen, aber ich habe verkackt. Ja, da ist da einfach nur Grüße. Hallo. Überall einfach nur dran machen. Das klingt stark osteuropäisch jetzt. Ich hätte keine Schokolade. Maren, ich möchte unsere Überraschungsgäste wieder ausladen. Okay, ciao. Möchtest du? Möchtest du sie nicht vielleicht lieber vorstellen? Ja, unsere Hörerinnen und Hörer kennen sie doch schon. Klar, permanent. Klar, weil die hören alle Folgen. Von Anfang bis Ende. Ihr stellt euch das selber vor. Hallo. Hallo. Ich bin unhöflich, weil ich mich zuerst vorstellen wollte. Das ist Sebastian. Und ich bin Tim und wir sind hier, weil wir eingeladen worden sind für den Ü. Oh nein, wir machen von unserem Management. Können wir nicht das Ü sagen, so wie es richtig ist? Aber es ausnahmsweise, weil wir Überraschungsgäste haben. Maren, ich möchte unsere Überraschungsgäste ausladen. Schon wieder? Nee, ich finde, wenn man wo eingeladen ist, ist man höflich und dann benutzt man auch die Grammatik, die da üblich ist. Du hast es schon in den letzten 30 Sekunden schon mal gesagt. Es ist so schlimm. Ich fühle mich da ein bisschen, ne? Oder? Ich habe eher das Problem, dass ich euch nicht so gut höre, aber ich lasse euch einfach mal reden. Deshalb haben wir jetzt noch zwei dabei, damit immer ein Gespräch am Laufen ist und sich jemand ausklinken kann. Ja, wenn einer von euch wieder technische Probleme hat. Ja, aber ja. Aber mich freut mich, dass wir hier sein dürfen. Also freut uns wahrscheinlich. Sehr gerne. Ich denke, euch hat die Gage überzeugt. Oh ja. Also wirklich, ich habe nicht gedacht, dass ein ganzer LKW von richtig lecker Wein hier vorbeigefahren wird. Aber das war schon ordentlich. Aber dass du dann echt? Richtig du hast lecker... Was Aber dass du den richtig lecker Wein dann gegen ein Whisky austauscht, ist ein bisschen schade. Ich finde wirklich deinen Aufwand bemerkenswert, irgendwie den Ü in das Wort Whisky reinzu. Tja, also eben, Tim feiert es so sehr, dass er bei uns mitmachen kann, dass er jetzt Whisky trinkt. Dass er sich betäubt mit Alkohol. Ich bin du bist beim der Wasser. Passiv-aggressivste Gast, den ich je gesehen habe. Und man sieht ihn nicht mal. Aber man, ne? Dran reicht ja auch schon. Also, wir machen unsere Getränkerunde. Ich trinke Wasser, Tim trinkt Whisky. Und ihr? Ich trinke Wasser. Funktioniert also Wasser. Nicht. Ja, ach, das funktioniert jetzt nicht, oder was? Aber Whisky funktioniert super toll. Wir schreien nicht in unserem Podcast. Ja, das mache ich ja auch. Nicht ihr. Was eigentlich mit Maren? Ist die noch da? Ja, im Moment ist die Verbindung wieder ein bisschen besser. Also das Problem ist, ich kann Saskia fast nicht hören. Ich höre euch beide gut, aber ich höre Saskia nicht so gut. Ja, die kommt auch aus einem anderen Land. Ja, die ist noch weiter weg, ne? Vielleicht liegt es daran. Ferngespräch. Ich trinke auch Wasser. Aber jetzt noch die Frage, trinkt ihr mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Ich trinke Kraneberger. Achso, für Saskia, das ist Kranwasser. Ja, weil jeder weiß, was Kranwasser ist. Aus dem Wasserhahn. Hanne Wasser. Das habe ich noch nie gehört. Was? Kraneberger hast du noch nie gehört? Nee, das habe ich noch nie was? Gehört. Was? Oh, ja, danke, ihr Maren. In eurem ich auch nicht. Da. Ich wohne nicht, doch nicht, Ruhr. Ich wohne nicht im Ruhrgebiet. Stopp. Auch alles in NRW ist Ruhrgebiet, Leute. Oh, Tim, nicht du auch noch. Also ich frage mich, wie viele jetzt schon abgeschaltet haben. Ja, ich wollte gerade sagen, worum geht's denn eigentlich? In alle aus dem Ruhrgebiet. Ja, also, wir widmen uns heute dem Buchstaben Ü und ich habe mich ehrlich gesagt eben gefragt, warum? Also, warum nehmen wir das Ü und warum nehmen wir nicht das Ö oder das Ä? Ja, weil Überraschungsgäste halt nur bei Ü funktionieren. Du kennst nicht die drei Chinesen im Kontrabass, oder? Da kannst du alles, alles mit jedem Stimmt. Buchstaben singen. Stimmt. Die Überraschungsgäste. Ja, und wir haben hier ein paar Kategorien neben uns liegen und hoffen, dass wir überhaupt irgendwas mit Ü finden, weil ich habe eben schon mal überlegt und mir ist so gut wie nichts eingefallen. Das macht richtig Mut. Überlegen. Ja, aber überlegt passt leider zu keiner Kategorie. Doch, zum ja. Hobby. Mhm. Mein Hobby ist überlegen. Mein Hobby ist überleben. Und das auch. Oh, ja. Aber jetzt spoilert mal nicht zu viel, ne? Nee. Dahinter haben wir keine Wörter mehr, die uns einfallen. Weil ich glaube, Maren, du kannst uns jetzt noch ein bisschen inspirieren. Ein bisschen in Ü einführen. Ja, das klingt seltsam, aber ja, mache ich. Ich bin auch extra nicht drauf eingegangen. Danke. Sagen wir es mal so. Meine unbekannte Quelle hat ganz schön viel zum Ü hergegeben. Das hätte ich gar nicht erwartet. Deshalb werde ich mich jetzt möglichst kurz fassen und nur die interessantesten Dinge besprechen. Beziehungsweise, was ich sehr traurig fand, er ist in keiner Statistik drin. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, auf welchem Platz das Ü. Das stand da nicht. Aber das ist ja voll die Diskriminierung. Ja, also es stand nicht, auf welchem Platz und welche Wahrscheinlichkeit, nicht Wahrscheinlichkeit, ne? Häufigkeit. Häufigkeit, das war das Wort. in deutschen Texten hat, das fand ich ganz schön traurig. Wahrscheinlich ist es so wenig. Ja. Aber ja. Das ist wirklich, ja, wir können ja eine Petition starten. Ja. Ja. Und zwar, wisst ihr denn, wie diese beiden Punkte auf dem Ü heißen? Wir machen da jetzt mal eine Quizshow draus. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse dem anderen Gast einen Vortritt. Pünktchen. Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ja, liegender Doppelpunkt. nee, also hier steht, das Ü besteht aus einem U mit Trema. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, als Messenger, aber nicht als nicht als U mit Pünktchen. Hört sich auch an wie so Krebs, finde ich, so ein bisschen so Tumor, Trema, keine Ahnung. Ja, es ist, ich habe dieses Wort, wie gesagt, auch noch nie gehört und ich dachte, das kennt man vielleicht, aber ich kannte es nicht. Ich hätte es auch nicht ausgesucht dafür. Nee, ne? Finde ich Was auch nicht. Was wäre dein Vorschlag schlüssig. Gewesen? Ja, Pünktchen halt. Auch mit. Oder der wissenschaftliche Begriff Pünktchen. Nee, Pünktchen halt. Auch mit dem halt. Pünktchen halt. Pünktchen halt. Ah, okay. Ja. Das Ü besteht aus einem U mit Pünktchen halt. Ja, ist doch gut. Ja, es ist voll schlüssig. Man versteht, was gemeint ist. Wie ihr vielleicht wisst, wurde das Ü früher als UE geschrieben. Beziehungsweise, das ist ja heute auch noch. Oft so in irgendwelchen, ich kenne es irgendwie aus E-Mail-Adressen oder so, dass dann oft da UE steht. Oder ja, ich das weiß, kann Ü erlaubt. Genau. Du meinst, das ist heute noch üblich? Üblich ist es. Üblich, genau. Üblich, ja. Was ich dann aber eigentlich ganz cool finde, was ich eigentlich ganz gerne wieder etablieren würde, ist ein U mit einem kleinen E darüber. Das finde ich, das sieht so niedlich aus. Oh. Das gab's mal. Das möchte ich ja. Es steht, also später. Später entwickelte sich das. Keine Ahnung, wann später ist. aber aus diesem UE wurde irgendwann U mit kleinem E obendrauf und das sieht so cool aus. Aber dann das irgendwann ist, wirklich cool. Ist aus diesem kleinen E sind da zwei Punkte geworden. Keine Ahnung. Also deshalb ist es jetzt dieses Trema obendrauf. Das Ü kann lang oder kurz sein, ne? Also im Wort Lüge ist es lang und im Wort Züchtigen. Was? Im Wort Züchtigen ist das Ü kurz. Ja, ja, oder das ist wahr. Oder Hütte oder so. Also, ja. Aber das ist ja bei jedem Buchstaben, also bei vielen Buchstaben so. Dann bla bla bla. Dann haben wir noch das Fingeralphabet. Ist es das Symbol für U und mit der anderen Hand drüber das Symbol für E? Nee, weil man hat ja immer nur eine Hand. Also es ist ja immer nur eine Hand, die man beim Fingeralphabet, keine Ahnung. Aber da ist es so, wenn wir jetzt noch wissen, wie das U geht, könnten wir gucken, ob das ähnlich ist. Ich weiß es nicht, weiß es leider nicht mehr. Und zwar können wir jetzt alle mitmachen. Wir haben die geschlossene Hand vom Körper, zeigt vom Körper weg und Zeige und Mittelfinger sind nach oben gestreckt, also aber zusammen, also nicht Peace, sondern sind nebeneinander nach oben gestreckt. Kein V. Ja. Genau. Und der Daumen liegt auf dem Ring und dem kleinen Finger auf. Und indem man dann das Ü macht, macht man eine kurze Bewegung nach unten. Ah, ja. Also ist das das Symbol für U mit einer Bewegung zusätzlich? Genau. Oder? Also das glaubt. Mit der kompletten Hand oder nur mit den Fingern? Das ist ja sinnvoll. Nee, mit der kompletten Hand. So einmal so runter. Hand? Okay. Aber jetzt müsste ich noch mal gucken, wie das U, das könnten wir mal kurz checken, ob Ich kenne leider deine geheime Quelle nicht. Deswegen, nee, das ist auch sehr aufwendig, da hinzukommen. Warte, ich sag es euch. Es ist auch im Darknet. Ja, sie muss eben in ihr Lesezimmer, in die Bibliothek. Ja, es ist tatsächlich wie das U. Nur halt dann mit dieser Bewegung nach unten. Das ist ja clever. Jetzt ist die Frage, ob das beim Ä und beim Ö auch so ist. Aber das ist ja heute, diesen Buchstaben widmen wir uns ja heute nicht, ne? Meinst du nicht, dass die Leute mittlerweile schon wissen, ob das beim R und beim Ö genauso ist? Oder wird diese Folge außerhalb der Reihe gesendet? Das ist außerhalb der Reihe. Ach so. Okay. Weil Überraschungsfolge. Ja, gut, dann wollen wir mal R und Ö nicht spoilern. Die wird mal zwischendurch reingeworfen. Genau. Genau. Wie so eine schöne Boccia-Kugel. Okay. Wo kommt das her? Warst du heute Boccia spielen oder was? Nö. Du, mein Hirn, ne, das liefert. Das liefert einfach ab. Ach, liefern nennt er das. Ah, okay, alles klar. Ja, Maren? Ja, der Rest, das ist alles, dass es zum Beispiel in den türkischen Sprachen auch ein Ü gibt, das wisst ihr ja wahrscheinlich, aber habt ihr schon mal gehört. Im estnischen Alphabet gibt es das auch, im Schwedischen und Finnischen auch. Und auch im Französischen, Katalanischen und Spanischen zum Beispiel. Kennt ihr vielleicht in Barcelona den Parc Güell? Heißt der so, Park? Doch, das ist ein Park, ne? Wo dann ja, der ja auch mit Ü und E. Und dann heißt es quasi, dass das U und E nicht zusammengesprochen werden, sondern getrennt voneinander. Deshalb ist das ein Ü. Ah. Okay. Also da wird das Trema so als Trennung. Symbol benutzt, dass das nicht zusammengehört einfach. Ja, genau. Okay. Ist es, ja genau, ja. Das war es dann auch. Tschüss. Oh. Ich gebe ab. Okay, vielen Dank, Maren. Danke an Köln. Zurück in die Zentrale. Ja, zurück ins Studio. Genau. Ja, wunderbar. Also ich denke, wir sind jetzt sehr im Ü drin und inspiriert und durchflutet von Buchstaben, von Wörtern, die uns in den Sinn kommen. Und was ihr nicht gesagt habt, ihr seid ja eben auch von einem Podcast, ne? Ihr seid nicht nur Tim und Struppi, Tim und Sebi, sondern ihr seid ja von Soundtrack. Check. Es ist immer noch ein Zungenbrecher, aber wir haben uns auch nicht umbenannt zwischenzeitlich. Ja, schade. Sag das mal 10-mal hintereinander. Soundtrack check, Soundtrack check, Soundtrack check. Das ist zu viel Werbung, Maren. Ja, ist gut, das mach ruhig weiter. 3-mal reicht. Genau. Auf jeden Fall eben seid ihr von diesem Podcast und bei euch geht's um Filme. Wer da mehr wissen möchte, kann die Folgen erst hören, bei euch und bei uns. Aber auch andere Folgen bei uns? Nein, nur die Folgen. Okay, nur die ersten. Und damit ihr jetzt ein bisschen warm werdet mit unserem System, mit unserem Podcast, mit unserem Konzept, das wahnsinnig durchdacht ist, starten wir direkt mit der Rubrik Filme. Und bitte. Film ab. Weil ich habe so ganz am Rande ganz leise flüsternd manchmal gehört, dass sich über uns aufgeregt wird, wenn wir Filme ziehen. Jetzt verstehe ich auch die Einladung. Das ist ja, alles ja, nur, das ist einfach nur eine Hexenjagd hier. Schön an den Pranger stellen. Nein, im Gegenteil. Wir bieten euch die Bühne. Wir geben euch eine Möglichkeit zu brillieren, zu glänzen, euer Wissen zu teilen. Es gibt bestimmt irgendeinen Film, der mit über anfängt oder so, ne? Über. Ich hätte. Also so fangen wir jeweils auch an. Es gibt bestimmt einen Film mit. Ich habe einen. Ja, also indirekt. Okay. den habe ich auch nicht gesehen. Den kenne ich. Also den kenne ich nur vom Titel her. 30 über Nacht, wenn das zählt. Naja. Finde einen besseren. Ich bin ganz Ohr. Stimmt, den habe ich auch schon mal gesehen. Ja, aber das fängt ja nicht mit Ü an. Ja, hey, hast du hier schon mal die anderen Folgen gehört, was da für, wie die Regeln ausgelegt werden teilweise? Ich erinnere nur an Harry Potter, wo er nicht gesagt und bei der U-Folge und der Blutprinz und die Kammer des Schreckens. Die guten Unfilme. Ja, dann erzähl mal über deinen Film. Ich überlege mal weiter. Ich hab den nicht gesehen. Maren, du hast den gesehen, oder? Ja, aber das da ist auch schon länger um her. Da geht's um irgendwo. Da ist irgendwie so eine Frau. Mädchen, glaube ich. Ein Teenie, oder? Ja, ein Teenie, die auf einmal 30 ist, über Nacht. Genau. Gespielt von Dings, da die Frau von Ben Affleck. Jennifer Garner. Ja. Ja. Guter Film bestimmt. Ja, also schlecht war er übrigens, so für das Zielpublikum. Ja? Hast du ihn gesehen? Ja. Ah. Ich habe einen Film gesehen. Krass. Wir haben den beide gesehen und ihr beide nicht. Ja, aber auch mit Ü, weißt du, das ist echt. Ich habe gerade einen Film. Türkische. Ja. Ja. Ich hätte mir mal türkische Filme vorangucken sollen. Ja. Und zwar gibt es einen Film, der heißt Übung macht den Meister. Kennt ihr den? Ich kenne ihn nicht. Das hat mir nicht. Klingt so. Das klingt nach einer schrecklichen 0815-Komödie. Worum geht's denn da? Also was übt man denn da? Ja. Ich könnte ja mal vorlesen, was da steht. Amateurporno oder ist es eine schreckliche Komödie? Ich weiß es nicht. Also hier steht als Inhaltsangabe, wann ist ein Kuss viel mehr als nur ein Kuss? Wenn es der erste ist. Clint ist noch nicht mal Teenager, aber hat schon sein erstes Date und vielleicht seinen ersten Kuss. Er ist nervös. Er übt und übt und übt, bis es soweit ist. Das steht da nur. Mehr kann ich dir nicht sagen. Wow. Es könnte ein Porno sein, es könnte aber auch einfach eine kitschige Komödie sein. Oder beides schon. Von wann ist der? 2012. Also gar nicht so alt. Geht eigentlich. Ach so, ja gut. Ist Clint nackt auf dem Cover? Dann ist es auf jeden Fall ein Porno. Nee, da ist er so oben eher als kleiner Junge mit einem kleinen Mädchen. Ja, okay, dann wird das wahrscheinlich eine Rom-Com sein. Hoffe ich mal. Es gibt doch bestimmt auch einen Film, der über den Horizont heißt oder sowas. Ich wollte gerade sagen, es gibt einen. Ja, vor allem, man kann doch nicht mal im Englischen sich irgendwie bedienen, weil das ja eben, das ist das Problem. Gibt. Es gibt halt das Englische nicht, weil. Wie gesagt, die türkischen Filme werden jetzt interessant. Das ist Quatsch. Also, ich habe hier einen gefunden, von 1963, namens Übermut im Salzkammergut. Was? Leider steht hier keine Inhaltsangabe, aber ich versuche gerade noch eine zu finden. Oh, schade. Es ist ein deutscher Schlagerfilm. Oh Gott. Oh Gott. Mannequin Birgit ist frustriert. Obwohl sie bereits lange Zeit mit ihrem Freund Rolf Simser zusammen ist, weigert der sich, sie seinen Eltern vorzustellen. Die leben als Bauern im kleinen Dorf Thomaskirchen und hegen Vorurteile gegen Mannequins. Was sind denn Mannequins? Mannequins. Models. Mhm. Ja. Ah ja, 60er, stimmt. Nach Thomaskirchen, irgendwas mit dem Bürgermeister, Musikbar. Ist Quatsch, glaube ich. Oh, aus dem Film ist der Song, ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut. Den kennt man. Kannst du mal anstimmen? Ich wollte ja auch gerade sagen, dass ich habe das schon mal gehört. Den jeder kennt. Ich kenne den nur aus dem Schlager-Cover-Medley von den Toten Hosen. Okay. Aber ah, okay. Gut. Das ist ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Über Mut im Salzkammergut. Hm. Ja, ist okay. Du kriegst einen Punkt. Juhu. Ich hab auch einen Film. Ist heute ganz alles neu. Ja. Und zwar Ü30-Paradiese. ja. Eine Münchner Sex-Crash-Comedy. Aha. What? Überraschung. Okay. Ist das ein gängiges Genre? Ja. Moment, okay. Die haben sogar eine Internetseite, oder? Nee, doch nicht, schade. Ich weiß nicht, was da passiert. Das fängt auf jeden Fall mit Ü an. Also der. Ja, das ist alles, was zählt. Und also, es ist eine sexy Single-Crash-Komödie. Also ich finde, das muss reichen. Ja gut, das ist auf jeden Fall on-brand für dich. Ja, finde ich auch. Das passt zu mir. Also Pacific Nil sagt zu Übermut im Salzkammergut, es sei ein echter, wenn nicht der Höhepunkt des sonst so tristen Genres der Schlagerklamotte. Da, oh Gott. Ja, kann man mal sehen. Also ich krieg langsam so ein unangenehmes Gefühl, ich möchte eine neue Rubrik. Nee, erst mal müsst ihr ja Filme mit Ü sagen, ne? Hallo, hab ich schon. Ja, die hatten doch dieses Dings, Ich hab doch hier den Kuss, wie hieß er denn nochmal? Übo macht den Meister. Ja, und Saskia? Ja, und Saskia? Ich nehme 30 über Nacht, weil du hast jetzt 9. Nein, das zählt ja nicht, das hätte ich 30 vor. Ich bin mir nämlich auch. Ich nehme. Der Film heißt bestimmt Über Nacht 30. Nein, aber ich nehme den Film Ü100. Der ist ausgedacht. Nein, 100. Es gibt eine Website. Ü100 minus 5. Wow, okay. Es gibt Ü100, das fundige Tanzvergnügen, Beauty Lounge, Candy Girls, guter Musik, Wohl für Garantie mit herrlichen Menschen. Das ist jetzt aber nicht Ü100, oder? Das ist fundige Tanzvergnügen. Mein Claim ist mutig, witzig, weise und über 100 Jahre alt. Es scheint eine Doku zu sein, genau. Über Menschen über 100. Von 2017. Also ich glaube, mein Film hat gewonnen. Ach ja, den kann man vielleicht mal gucken. Na gut, das lassen wir gerade so durchgehen. Ja. Er hat sogar Kritiken von der Süddeutschen Zeitung. Gut. Also können wir wechseln? Ja, bitte. Soll ich mehr über Filme erfahren wollt und das wunderbare Filmwissen von Tim und Sebastian, dann hört mal rein bei Soundtrack Check. Danke. Weiter geht's für die mit Tom Jones. Und jetzt kommt das Beste aus den 70ern, 80ern und 90ern. Schalten wir wieder zurück ins Studio nach Köln. Ja, bitte, Maren, können Sie mich hören? Ja, es ist etwas zeitverzögert, aber ja. Wir machen das Signal muss erst über die ähnlich Berge. Weiter. Könnt ihr euch schon denken, was es ist? Oh ja. Was ich gezogen habe? Die Serien. Nein, das ist doch abgekatert, das habt ihr doch gar nicht gezogen. Nein, das hab ich wollte gerade in die Kamera zeigen, aber dann ist mir aufgefallen, wir sehen uns gar nicht. Aber ich habe es wirklich gezogen. Ja, es ist jetzt schwierig, ne? Gibt es Serien mit Ü? Bestimmt gibt es. Unser Charlie. Mein Gott. Überraschung. Überleben. Ü-Ei, der Werbespot. Eine gute Serie. Welche Staffeln gibt es denn davon? Viele, weil sie hatten schon viele Werbespots. Es gibt scheinbar eine Fernsehserie namens Da wird mir übel. Ja, mit da. Ja, und ich wird, weiß. Ich wollte das trotzdem anbringen, weil ich dieses Konzept so albern finde. Also mir fällt absolut keine Serie mit Ü ein. Ja, mir auch nicht. Nee, die haben halt auch alle, also viele englische Titel, ne? Also kannst du direkt vergessen. Ja, also die wenn deutsche man, Serie Dark zum Beispiel. Wenn man bei Google Serie Ü eingibt, kommt dann über Land, über Drogen, über Michael Jordan, Corona, Genies, Serienmörder, über natürliche Kräfte, ein Frauengefängnis, Orange is the Übersetzung. New Black. Okay. Okay. Also auch nicht hilfreich. Da war jetzt kein Ü dabei. Schön. Aber ja, dann Saskia, zieh langsam, dass das nicht so einfach ist. Ja gut, Ü ist halt auch ein Kackbuchstabe, ne? Ja, richtig. Aber das sagen wir bei jedem Buchstaben. Okay. Nee, aber diesmal stimmt. Das haben wir beim M und beim S haben wir das nicht gesagt. Korrekt. Also, wir gehen jetzt in eine intelligentere Richtung. Ich meine, bitte essen, bitte kann essen. Jeder. Essen. Jetzt geht es um Bücher. Ja, genau. Boah, bitte nicht. Nein! Siehst du die oder hast du die schon vorbereitet? Das ist doch einfach... Nein, sie sind umgedreht. Mhm. Es gibt bestimmt ein Buch, gibt es doch bestimmt. Okay, das können sie ja jetzt schon eher... Übung macht den Meister, gibt es bestimmt als Buch. Das Buch zum Beispiel. Film, ja. Genau, ja, einfach, oder irgendwelche Sachen, die man, wie es beschrieben wird, wie man die übt. Und dann ist man voll gut darin. Also meine Klaviernoten, die hießen so, die eine Serie dort. Oder Übungen zum Abnehmen oder Übungen zum flexibel werden oder so. Oder Übungen zum für Yoga. Robert, das gibt es schon, jetzt gibt es bestimmt ein Buch, Übungen für Yoga. Ja, oder auch Übungen für Yoga. Auf Englisch oder also wenn du eine Sprache lernen willst, dann kann das auch Übungsbuch heißen. Übe Englisch. Heißt das nicht dann Vokabelbuch? Ja. Aber ist ja mit V. Nee, da sind ja auch so Aufgaben und sowas drin. Ach so, ah. Das sind nicht nur Vokabeln. Aber ja. Übersetzungsbuch, ist das nicht Übersetzungen? Ist das nicht so? Also es gibt das Buch Ü 40 Shades of Tinder. Willst du irgendwas sagen, Saskia? Okay. Aha. Ich möchte es Sebastian ans Herz legen. Hast du das gerade bei dir liegen? Genau, was wollt ihr wissen? Was steht denn auf dem Buchrücken? Das sehe ich jetzt nicht, aber es ist ein spaßiger Flirt-Leitfaden für das Kennenlernen in der Online-Dating-Welt. Ja, das habe ich geschrieben. 300 Zeichen. Du hast mich erwischt. Ja. Es hat sehr lange gedauert, die letzten 8 Jahre. Unter Pseudonym. Lebens. Ja, ich wollte geheim bleiben. Welches Pseudonym hat er denn da gewählt? Er hat das Pseudonym Tinder-Forscherin gewählt. Wie, das ist nicht unter dem Namen veröffentlicht worden? Nein, das ist unter dem Namen Tinder-Forscherin. Ich wollte alles anonym klar, bleiben und die Spuren von mir... Wo hat die denn Tinder studiert, frage ich mich. Wo hat die denn den... Tinder-Doktor gemacht. Tja. Also, ich habe mein Buch. Ja. It's your turn. Moment. Also jeder hat ja ein Bücherregal. Ja, und da sind aber keine Bücher mit Ü. Außerdem ist das im Schlafzimmer. Ja, aber ich bin im Schlafzimmer. Aufstehen. Hä, bei mir ist genau andersrum. Ich bin im Schlafzimmer, das ist im Wohnzimmer. Echt? Ja. Ich sehe nur ein paar DVDs vor mir und das auch nichts mit Ü. Ich sehe nur ein paar Bilder vor mir. Was siehst du? Bilder von dir? Bilder vor mir. Ach so. Ja, ich sehe nur ein paar Bilder von mir. Mit Bildern von mir, weil ich so selbst. Eher so tapeziert. Ja, so eine Fototapete. Und im Schlafzimmer bin ich überall nackt an der Wand. Und hier im Wohnzimmer schön, ist so mehr so Business. Schön, dann Spiegel. Ja, der hängt über dem Bett. Ah, diese Folge. Ihr wolltet uns hier haben. Ich glaube, Tim sucht noch nach einem Buch mit Ü. Ja. Ja, oh, ich habe. Wie wäre es denn mit dem Buch Ürgarten Glück? Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch gefunden. Oha. Und zwar die Ü30-Krankheiten. Okay. Fast alle von uns sind betroffen in dieser Runde. Nur fast alle. Nee, ich glaube, nur du. Ja, ach echt! Mann, ey. Der große Ratgeber, als letzter erkennen, als erster bekommen, die schönsten Beschwerden aus der Mitte des Lebens. So schön. Oh Gott. Als erster erkennen, als letzter bekommen oder andersrum? Nein, als letzter erkennen, als erster bekommen. Das wäre irgendwie traurig. Das wäre wirklich traurig. Okay. Und was sind so die Top 5 Krankheiten? Moment, sie rocken den, ich kann hier noch, warte, ich lese einfach weiter vor. Ü30er denken nicht im Traum daran, die herbstlichen Gefilde des Lebens anzusteuern. Sie rocken den Dancefloor und benötigen danach sofortige orthopädische Behandlung. Sie stellen ihre Memoiren in Blogs. Memoiren in Blogs und scheitern am unbekannten Fehler 127, bla bla bla. Sie bauen Wintergärten und außerehelichen Mist und versuchen, beides von der Steuer abzusetzen. Sie fliegen mit Rollköfferchen ans Ende der Welt, laden sich Stairway to Heaven auf den iPod, begehen Selbstmord durch Jogging, glauben an Umkalaluabo, Jamie Oliver. Flexibles Arbeiten. Ja, dann halt das. Flexibles Arbeiten und den Dalai Lama. Tragen wichtige Titel und Krähenfüße. Und haben. Wie viel steht denn hier, ey? Und haben trotzdem ich immer noch keinen Schimmer, wie das Leben eigentlich geht. Was tun? Ruhe bewahren, die Geranien gießen und im ABC der gefährlichsten U30-Krankheiten nach Rat suchen. Ja, Mensch. Ja. Das ja. Klingt ja lehrreich. Das ideale gut, Geschenk, oder? Das du uns geben kannst. Ja, ich gebe euch mein Wissen über die Krankheiten, die ihr bald bekommt. Naja, bald. Ja, okay. Bei den einen ein bisschen schneller, bei den anderen ein bisschen langsamer. Ich habe aber gerade in mein Regal geguckt und ich besitze auch ein Buch mit Ü. Na, siehst du? Nämlich wow, okay. Überwachen und Schlafen. Systemrelevanter Humor. Das ist ein Buch von Marc-Uwe Kling, der auch die Känguru-Chroniken geschrieben hat, zusammen mit ein paar anderen von seinen Stasi-Freunden? Was? Nein. Überwachen. Ja, das ist tatsächlich eine Referenz an ein anderes Buch, was mir nicht eingefallen ist. Überwachen und Strafen von Michel Foucault. Buch, was man in Auszügen liest, wenn man irgendwas mit Medien studiert und dann vergisst, worum es ging. Und ich glaube, das ist eine Referenz daran. Aber das Buch hier hat einfach so ein paar kurzgeschichtenmäßige, lustige Texte. War ganz okay. Kann man mal machen. Mir ist auch gerade ein Buch eingefallen. Ja, das ist mir nur eingefallen, weil du Marc-Uwe Kling gesagt hast und bei mir in der Nähe ist eine Buchhandlung. Und da gehe ich immer dran vorbei, wenn ich mit dem Hund zur Wiese gehe. Und da stand letztens was von Marc-Uwe Kling. Und dann steht da noch im Moment ein anderes Buch. Es ist ein Kinderbuch. Das zählt ja auch hoffentlich, ne? Ist ja auch ein Buch. Und das heißt, das hat den Titel Überall Popos. Und ich finde den Titel ziemlich cool und würde gern wissen, worum es in diesem Buch geht. Weil da ist so ein Kind, also gezeichnet. Ja, also da ist ein Kind, was in der Umkleide steht und dann sind da so zwei Nackte neben dem Kind und man sieht halt den Po. Oh Gott. Und das Buch heißt Überall Popos. Und ja, das ist mir gerade wieder eingefallen. Popos, nicht Popel. Das ist autobiografisch was? Von mir. Natürlich ist es das. Ja, also P-O-P-O-S. Ja, ja. Überall. Okay. Ja, überall. Ich kenne das Problem. Apropos Tim, hier nochmal. Was heißt denn Umkaloabo, wenn du mich ja gerade Das ist irgend so ein Quatsch, den Leute in deinem Alter halt kaufen. So Medizinkram. Ich weiß auch nicht, was das kann. So homöopathisch ist, in die Richtung dann, oder? Weiß ich nicht. Naturheilkunde, irgendwas, ja. Das ist natürlich. Irgend so ein Baum. Also Brennnessel auf die Haut schmieren, wenn es juckt. Wie heißt das? Umkaloabo. Umkaloabo, ja. Ach, mit N. Mit okay. M. Mit Maren. M, ja, okay. Doch. Und CK. Ja, ich hab's doch gleich schon mal gehört. Ne? Umkaloabo. Ja. Die südafrikanische Kaplandpelagonie. Ah, das ist doch diese Werbung, wo die immer... Das ist doch diese Werbung, wo die immer sagen, Umkaloabo, unaussprechlich, aber ausgesprochen gut oder so. Kennt ihr das, die Werbung? Nein, ich kenne das nicht. Nee, das ist Radiowerbung. Ich höre auch keine Radio. Ich glaube, das ist Radiowerbung. Das macht man ab Ü30. Und die. Die singen das immer so. Die machen immer so Umkaloabo. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Scheinbar gegen Grippe, sehe ich gerade. Ja, bei akuter Bronchitis habe ich das gelesen. Weil ich liebe, dass mit Wikipedia im ersten Absatz so schon so leicht andeutet, was der Autor gehalten hat davon. Weil hier steht, der letzte Satz im ersten Absatz ist: Der Nachweis über die Effektivität vom Umkaloabo ist als gering bis sehr gering eingestuft. Okay. Ja, gut. Ist scheinbar doch kein Baum, sehe ich gerade. Aber was soll's. Ist irgendeine Pflanze, oder? Also irgendeine... Ja, so ein kleines Heilpflanze. Krautding. Busch. Ja, ne? Genau. Okay. Haben wir die Bücher jetzt abgehakt? Das reicht doch, oder? Ich glaube schon. Ja, haben wir gut gemacht. Besser dann, auf jeden Fall als bei den Filmen oder den Serien. Ja. Mach doch mal einen Podcast. Wie die Bücher klingen, wenn man sie aufklappt und zuklappt. Bei meinem Tempo könnte ich wahrscheinlich so alle 6 Monate eine Folge aufnehmen von diesem Buchpodcast. Ja, weil du genau dann den auch. Klappentext durch hast. Ich bin gespannt. So, ich möchte jetzt endlich eine gute Kategorie machen. Ich auch. Moment, ich ziehe. Aber Maren ist dran. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Möbelstück. ich hab was. Also, okay. Als Möbel zählt auch irgendwie, es muss jetzt kein richtiges Möbelstück sein, es ist auch, kann auch was Kleines, was in der Wohnung ist, sein, ne? Ja, dann habe ich ja, auch der was. Herd zum Beispiel oder Ofen. Ja, genau, oder halt, also, es ist ja, ja, okay, nee, mach erstmal, macht ihr mal. Ich denke nochmal drüber nach. Also, ich nehme den Übertopf. Was ist das denn für ein Möbelstück? Deshalb machen jetzt gesagt, es muss nicht ein Möbelstück sein. Das könnte noch okay. In der Kategorie Garten. Ja. Wir könnten noch die Kategorie Garten mit aufnehmen. Dann würde der Übertopf auch passen. Ja. Na gut. Ich guck mich gerade in meiner Wohnung um, aber ich finde hier nichts, was mit Ü anfängt. Ja. Also mir ist als allererstes ein Überwurf, also so wie so eine Tagesdecke, Scheiße. Nennt man das nicht auch Überwurf? Ah, ja, ja. Sowas. Ich nehme dann den Überzug. Den Überzug? Okay. Ja, ich habe so einen Reifenbaum und da kann man so einen Überzug drüber machen, damit die geschützt sind. Ein Reifenbaum? Was ist ein Reifenbaum? Das ist halt so eine Stange und wenn man die Reifen wechseln muss, wenn man den Sommerreifen runterkommt, die Winterreifen drauf oder andersrum, dann packt man die da drauf, damit die vernünftig gelagert sind. Ah. Oh, weißt du, wie da vernünftig die bei mir gelagert sind? Oh, das hast du jetzt irgendwie dekorativ dann im Wohnzimmer stehen, oder wie? Das hab ich auch gerade gefragt. Ja, den gieße ich auch regelmäßig und schnapp da die. Ist doch ein Baum, der braucht Wasser. Also ich habe jetzt an Überlandkoffer gedacht, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das ist. Ich weiß bloß, dass ich das Wort ich hab schon das Wort mal noch gehört nie habe. Gehört. Das habe ich auch noch nie gehört. Also wenn man weil das warum? Googelt, sieht man so alte Koffer halt. Mhm. So, die so wie so Kisten sind. Ja. Aha. Ja gut, vielleicht hat man das also früher so genannt. Das ist ne? ja. Das ist ja so ein Möbelstück, weil das ist ja wie eine Truhe eigentlich, die man mitnehmen kann. Stimmt. Ja. Ne? Also, Könnte man ja mal verreißt, was nimmt man da mit? Eine Truhe. Schön handlich, ja, nicht so schwer. Naja, natürlich nimmst du da eine Truhe mit, zumindest wenn du im 16. Jahrhundert lebst. Aber ja, das war ja echt Kutsche. Cool. Das war so wie ein halber Schrank, oder? Man konnte die Kleider drin aufhängen. Also es war wirklich... ja, nicht verknittert. Und man hatte ja Bedienstete, die sich zu Tode schufteten. Ja, sehr wahrscheinlich. Vor 200 Jahren wären wir wahrscheinlich alle die Leute gewesen, die Bedienstete haben. Das ist, glaube ich, auch statistisch wahrscheinlicher. Einfach, ja. Ja, schön. Ja, das war doch ein voller Erfolg. Aber können wir noch mal kurz zurück zu dem zu dem Ringbaum kommen? Zu dem Reifenbaum, meinst du? Reifenbaum? Haben wir es noch im Ringbaum, oder? Ach, was weiß ich. Reifenbaum, habe ich gesagt. Ah, Reifenbaum, ja. Der ist immer reif. Ja. Weil du den so fleißig gießt. Hast du auch einen Reifenbaum? Hä, hast du auch einen Reifenbaum? Nee, und ich wusste nicht, dass man so Reifen lagern muss. Kann man die nicht einfach stapeln? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach nur damit. Ich weiß nicht, ob das schädlich ist, wenn man die einfach stapelt. Ich habe auf jeden Fall so einen. Also, wo ich nur früher Sommer- und Winterreifen hatte, mittlerweile habe ich Allwetterreifen. Die sind schlecht. Hier, für Deutschland reicht das. Vielleicht, wo man Schnee hat. Ja. Aber was machst du jetzt mit deinem Reifenbaum, wenn du Allwetterreifen hast? Der steht jetzt unten im Keller leer halt. Also. Hast du so einen? Ich habe das gerade mal gegoogelt. Es gibt ja welche, die haben noch so ein Ding dran, dass man den durch die Gegend fahren kann. Hast du so einen? Ich habe einen standhaften, also so ein Gamer. Kein Mobil. Weil so ein fahrbaren Reifenbaum stelle ich mir noch nützlich vor, weil man dann nicht so schleppen muss. Ja, ich habe mein Auto ist ja, das ist ja alles im Keller und mein Auto steht ja nicht im Keller, deswegen muss ich die Reifen ja sowieso immer hochschleppen. Also musste ich. Wie viel hast du bezahlt für diesen Baum? Weiß nicht, 15 Euro oder so? Also war nicht so teuer. Okay, gut. Ich glaube, du hast mich gerade geinfluenced. Jetzt möchte ich auch sowas haben. Nein! Ich kann dir meinen geben, ich brauche den ja nicht mehr. Ich kann dir meinen verkaufen für 20. Ja, genau. Das ist halt überaus. Legst du den Überzug noch mit drauf? Oder ist ja, klar, der ist gerade mit dabei. Na, boah. Dabei. Zuzüglich Lieferung. Ich denke drüber nach. Naja, wenn du den haben willst, aber ich brauche den ja wirklich nicht mehr. Ich kann dir den zuschicken. Oder mal am nächsten Köln-Besuch irgendwo an der Rheinbrücke hinstellen und dann. Einfach ihn reinwerfen. Der kommt schon bei mir an. Wo rein? Ja. In Rhein. Ja, das waren. Ja, ich weiß. Okay. Wieder was dazugelernt. Der Reifenbaum. Ja. Saskia. Ja. It's your turn. Gut. Kann ich dir eigentlich kurz was zwischenwerfen, was mir gerade eingefallen ist? Mhm. Als ich deinen Namen gesagt habe, ich habe heute Nacht von dir geträumt. Oh, wie schön. Oh. Oder? Ja. Ich glaube, ja. Ich überlege gerade, ich versuche es gerade wieder zusammenzubekommen, aber irgendwie, eigentlich wollten wir auf eine Podcast-UFO-Live-Show, aber irgendwie war es auch gleichzeitig eine Hochzeit. Ach, das finde ich gut. Aber irgendwie, ich weiß, dass ich die ganze Zeit auf dich gewartet habe. Weiß ich, vielleicht warst du die Braut. Ja, deshalb habe ich gewartet. Hast du einmal Tag gewartet? Ja. Wollt ihr die heiraten? Nee. Nee. Ich war auf jeden Fall Gast. Sowohl bei der Show als auch bei der Hochzeit. Aber irgendwie ist das ganz komisch verschwommen. Da war dann so ein Buffet, aber da war auch so eine riesen Bühne und Plätze und ja, weiß ich nicht. Das ist mir nur gerade wieder eingefallen. Jetzt kannst du eine Kategorie ziehen. Das ist lustig. Das nächste Mal will ich mitträumen. Ja, bitte. Wir suchen eine Peinlichkeit. Mit Ü. Mhm. Jetzt kann man kreativ werden. Ja, ihr dürft mal anfangen. Mal, wir fangen die ganze Zeit an. Überheblichkeit kann ziemlich peinlich sein. Oh, das stimmt. Ja. Wenn sich dann herausstellt, dass das alles Quatsch war, dass man so überzeugt war. Das stimmt. Oder so. Das ist dann peinlich. Das stimmt. Und eine Überkompensation ist auch ziemlich peinlich. Auch das, ja. Wenn man etwas zu sehr übergeben in der Öffentlichkeit peinlich. Hatten wir nicht das letztens jedes Mal irgendwie urinieren oder so? Aber übergeben in der Öffentlichkeit ist tatsächlich sehr peinlich, das stimmt. Das, kommt auch an, weswegen. Sprichst du aus Erfahrung? Wenn man was Schlechtes gegessen. Ich glaube, es kann nicht peinlich sein, dich in der Öffentlichkeit zu übergeben. Finde ich das ziemlich überheblich von dir. Ich finde, das überkompensierst du jetzt gerade ein bisschen, Tim. Aber wenn man was falsch gegessen hat oder wenn man einen Schlag in den Magen bekommen hat und sich dann übergeben muss oder in die Eier, ist doch trotzdem dann peinlich. Ja, wieso? Wenn man dafür nichts kann, dann ist mir das so egal. Also, mir ist es, glaube ich, weniger peinlich, wenn ich so besoffen bin, dass ich das am nächsten Tag nicht mehr weiß, weil dann ist es mir nicht peinlich. Ja, gut. Ist es dir dann auch nicht peinlich, wenn dann irgendwer dir erzählt, dass du dich übergeben hast? Ja, doch. Oder so? Doch, doch. Aber man muss auch dazu sagen, ich vergesse eigentlich selten was, wenn ich trinke. Deshalb müsste es mir eigentlich schon immer peinlich sein. Aber die Hemmschwelle ist dann natürlich etwas geringer. So. Und du, Saskia? Ja, und? Überreagieren. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, zum Beispiel. Ich wollte nur ein Beispiel dafür bringen. Genau. Ja, das kann auch wirklich peinlich sein, wenn man danach halt merkt, dass es vollkommen sinnlos war, ne? Eben auch falsch war. Ja, genau. Und dann muss man sehr kleinlaut werden und sich entschuldigen. Ja, stimmt. Da muss man noch üben. Üben zu reagieren oder was muss man dann üben? Nicht, ja, wie man ein... Wie man nicht zu überreagieren. Aber auch nicht unterreagieren. Nee, das stimmt, das ist auch blöd. Aber das fängt auch nicht mit Ü an. Das stimmt. Deswegen ist es nicht relevant für die Folge. Ja, ist nicht relevant genug. Es ist gar nicht so schlimm, cool, ne? Also ich dachte, es gibt weniger Wörter mit Ü. Aber gut, wir haben halt auch schon die Serien und Filme gehabt, die, glaube ich, schlimmer geht's nicht. Das war auch nicht gezogen. Das glaube ich immer noch nicht. Das ist abgekattertes Spiel gewesen. What? Sagen wir es so. 50-50. Eins war gezogen und eins war nicht gezogen. Ja, die Filme waren nämlich nicht gezogen, ne? Ja, aber das wurde, glaube ich, auch nicht behauptet, oder? Nö. Ja, nee. Nö. Ah. Find ich trotzdem nicht korrekt. Also das, Aber ich finde, du übertreibst eine neue. Ein genau. Du reagierst wieder über. Ich habe hier was für euch. Na, und zwar könnt ihr mir mal ein Lied mit Ü singen. Über den Wolken. Ach. Ah, ja. Ihr ist mir auch als erstes eingefallen. Ja. Das ist doch das Einzige. Ja, ich wollte gerade sagen. Nee, ich habe noch eins. Da kommt wieder jetzt fehlt mir gerade der Faden. Warte, ich muss kurz überlegen. Ich war mir gerade nicht sicher, wie es Lied heißt. Ist es Tokyo Hotel? Ja, es ist Tokyo Hotel. Deshalb fehlen mir die Worte. Und zwar gab es ein Lied, das hieß Übers Ende der Welt. Ich habe keine... Oh, das habe ich, glaube ich, sogar mal gehört. Das war... ich glaube, das war schon... 2000... Ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, auf dem dritten Album oder so. Oder so hieß, glaube ich, auch das dritte Album sogar. Ich weiß keine Ahnung, wie das geht, aber das gab's. Ja. Also ich war ja jetzt... ich habe noch eins. Okay, nee, sag erst mal. Ich war ja jetzt eine Zeit in Deutschland und dort habe ich neben sehr vielen Radio-Werbung, die übrigens auch ein sehr eigenes Thema sind. Und da hast du nicht das Umkaluabo gehört, wenn du Radio gehört hast? Nein. Das kommt da immer. Nein, bei mir nicht. Dafür habe ich sehr viel Mark Forster gehört. Und der hat ein neues Lied und das heißt Übermorgen. Ja. Schön, das habe ich nicht gehört bisher. Ich werde es mir auch nicht anhören. Das läuft im Radio. Ich sehr auch nicht. Kein Interesse. Ja, aber ich höre irgendwie kein Radio seit ein paar Monaten. Nee, ich auch nicht so, aber... Und du gehst auf die 30 zu, ne? Mir ist noch ein Lied eingefallen eben. Und zwar Über sieben Brücken musst du gehen. Stimmt. Oh ja, stimmt. Heißt das auch wirklich über sieben? Ja. Oder hast du nur sieben Brücken? Nein. Ich glaube, das heißt... Nee, es heißt über, glaube ich. Das heißt so. Ja. Ich habe das recherchiert. Nebenbei. Okay. Ja, mehr Lieder fallen mir jetzt. Vielleicht gibt es noch viel mehr, die auch irgendwas mit über haben. Es gibt auch eins, glaube ich, das Übermut heißt. Ja, auch bestimmt. Von Peter Maffay. Aus irgendeinem Tabaluga. Tabaluga. Gedöns von ihm. Oh, das habe ich früher gehört. Das fand ich immer ganz interessant. Tabaluga oder Peter Maffay? Ja. Achso. Also beides. Das ist nicht beides, das ist das Gleiche dann. Ja, aber schon. Aber Tabaluga, ja. Peter Maffay hat ja nur die Musik gemacht. Es gab doch auch so Hörspiele. Ich hatte so Hörspiele von Tabaluga. Ja, hatte ich auch. So eine Schallplatte sogar. Ja. Okay, das hatte ich nicht. Du bist eine alt. Eine Schallplatte? Ja, die Tabaluga-Schallplatte habe ich noch nie gehört. Ich wusste einfach bloß nicht, dass es das schon lange gibt. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Mit so Audio. Ja, wobei Kassetten gab es ja gleichzeitig mit Schallplatten, ne? Also... Das google ich jetzt. Ich hatte viele Schallplatten früher. Ich hatte Otto-Schallplatten, ich hatte Mike Krüger-Schallplatten, ich hatte... Was hatte ich denn noch für Schallplatten? Da kommt übrigens auch mal exzellenter Humor her. Der ganze Comedy-Gipfel Deutschlands war in deinem Regal. Richtig. Ah. Gibt's Asmussen, hatte ich auch. Oh ja, hast recht. Die eine Schallplatte ist von 1983 von Tabaluga. So lange gibt's den schon. Oha. Ja, so lange gibt's mich fast auch schon. Ja. 3 Jahre später bin ich geboren. Krass. Natürlich habe ich recht. Denkst du, ich lüge hier rum? Nee, aber... Ich glaube, Tabaluga... Ich hatte Tabaluga und Lilly hatte ich. Lilly? Ja, das ist das erste Musical, glaube ich. Ist Lilly dieses Häschen? Nein, Lilly ist so. Die Eisfrau. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, hä? Lilly, okay, keine Ahnung, das kenne ich nicht. Krass, da werden Erinnerungen wach. Ich habe gerade den Songtext von Übermut rausgeholt und da sind tolle Zeilen drin, zum Beispiel: Alles über ist zu viel des Guten, wenn man keine Ahnung hat vom Tuten. Lyrisch auf ganz. Das ist Niveau. Wirklich, ja. Hast du das aus deinem Überseekoffer geholt? Ja. Vergiss nicht, später wieder in die Kutsche zu packen. Ja. Aber es vermochte die Kinder zu begeistern. Ja, das stimmt. Ich konnte mich jetzt nicht mehr explizit an diesen Text erinnern. Aus welchem Stück ist das später. Denn? Später. Das ist aus Tabaluga und das verschenkte Glück. Das ist erst vor, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren oder so. Da sind wir zu alt für. Raus. Das war nach meiner Zeit. Ja. Hast du schon ein Lied jetzt gesagt, Sebastian? Über den Wolken. Okay, dann okay. Haben wir alle eins. Nämlich einfach. Das ist hier sehr streng. Ja, ich merke das schon, ja. Ich habe sofort losgesungen. Aber mir fällt auch nichts anderes ein. Gut. Als über die Wolken. Nee, aber es waren jetzt auch einige, die wir hier... Ja. Ja, das ist eine Gemeinschaftsleistung. Findet ihr ne? alle also auf unserer Spotify-Playlist. Also finde ich, eigentlich ist das gar keine schlechte Idee, würde ich anhören. Die packen wir da mal mit drauf. Genau. Ja. Wir haben ja. Aber auch aus den bisherigen Folgen. Tim, du hast ja alles auf dem Wiki festgehalten. Ja. Wir können jetzt dort nur noch nachschlagen. Ja, genau. Ja. Stimmt, wie praktisch. Ich habe mir sogar bei einer der letzten Folgen Notizen gemacht. Ich glaube, bei Folge V oder so habe ich mir Sachen aufgeschrieben, über die ich Artikel schreiben wollte. Aber ich habe keine Artikel geschrieben. Aber der Wille war da. Weil ich zu faul war. Ja, genau. Und ich glaube, jetzt ist ja auch die Freizeit da. Jetzt ist die Entspannung da. Ah, ja. Du kannst ja optimal nutzen, wenn du für den beiden feinen Damen das Wiki schreibst. Ich habe übrigens extra noch heute vor der Folge extra noch die Folge W angehört, damit ich up to date bin. Quasi. Sehr gut. Und wie war's? Jetzt hast du ja verraten, wann wir aufgenommen haben. Wie war's? Hä? Nee, wieso? Die wissen noch nicht, wann ich das W höre. Ja, den W. Gut, ja. Den W. ja, das Übliche halt, ne, bei so Sachen wie dem Weingummi, das wusste ich, habe ich schon vorher durch die Telegram-Gruppe von euch mitbekommen, dass Saskia das nicht kennt und Maren auf ekliges Weingummi steht. Ich versuche mich immer zu konzentrieren bei den Namen, weil ich sage immer, dass ich sage immer okay. Mit dem langen E. Was mag ich nicht? Du findest das eklige Weingummi so lecker. Ach so. Das Englische. Ach so, ja. Aber habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Aber zurück zum Ü. Eine Kategorie schaffen wir noch, ja, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich muss, ne? Ja, du musst. Ah, endlich. Essen. Überraschungsei. Einfach nur Essen oder spezifisch nur irgendwie? Essen. Das Essen. Ja, meistens sagen wir da... Was sagen wir da? Ein Gericht, ja, eigentlich ein Gericht. Ein Gericht? Ja. Überraschungseier. Pfannkuchen. Omelett. Ja. Ein Omelett aus Überraschungseiern. Interessant. Ich habe überbackene Ofenkartoffeln. Oh Mann, überbacken war auch mein Wort. Oh. Ja! Aber ich wollte sagen, überbackener Schafskäse. Das ist was anderes. Womit denn überbacken? Mit Käse? Weißt du willst den Käse mit Käse überbacken? Käse nochmal? Nein, kennt ihr das nicht? Das ist so, das gibt es so beim Griechen, glaube ich, häufig. Doch, Feta ist ja auch eher griechisch. Das ist dann so in so einem, ja, in so einer Panade, also wie so ein Schnitzel. Also. Ja. Ja, und aber das ist quasi überbacken. So nennt man das. Sicher? Ich glaube schon. Hört sich für mich eher paniert an. Einfach nur gebacken? Ich gucke. Guckst du es in der Speisekarte von dem Griechen deines Vertrauens nach? Genau. Ich rufe da jetzt an. Ihr seid live dabei. Kannst du auch direkt was zu essen bestellen. Ja. Nicht überbackene Käse. Aber ja, Saskia, du kannst auch in der Zeit was sagen, vielleicht. Fällt ja. Ich bin noch am Überlegen. Es gibt, okay, dann kann ich noch mal kurz eingrätschen mit dem überbackenen Schafskäse. Es ist einmal so, wie ich es gesagt habe, aber es gibt auch, dass man den einfach in der Auflaufform macht mit so ein bisschen Olivenöl und Tomaten und Paprika und Zwiebeln und so und den einfach in den Ofen tut. Das nennt man dann auch überbackenen Schafskäse. Na gut. Okay. Werde ich beim nächsten Mal bestellen, wenn ich beim Griechen bin. Das ist richtig lecker. Also wenn du Feta magst, dann ist es lecker. Ja, mag ich gerne. Also ich mag keinen Ziegenkäse, aber ich mag Schafskäse, mag ich gerne. Ja, ich auch. Weil Ziegenkäse, ich finde, das schmeckt so wie Ziegen riechen, finde ich. Ja, so ein ich mag das so, auch so nicht. Richtig herb irgendwie. Ja. Sehe ich auch so. Und Tim, wie stehst du zu Käse? Ich versuche Saskia noch ein bisschen Zeit zu kaufen. Nee, ich wollte, ja, okay. Ich überlege die auch die ganze Zeit noch, ob mir noch ein besseres Gericht einfällt. Als die Überraschungseier-Omelette, das klingt super. Das hört sich echt voll lecker an. Aber nach einer Mega-Sauerei also auch. Ja, ich wollte gerade sagen, wie man das produziert, ist halt die Frage. Weil ich glaube, das läuft ja alles. Also, es ist am Ende einfach nur Suppe. Ja, ist am Ende einfach geschmolzene Schokolade. Und da musst du wahrscheinlich noch irgendwie was reintun, aber, dass das so vernünftig stockt alles. Aber erhitzt du dann das Plastik mit? Nein, man trennt natürlich vorher das Ei. Du machst das doch auch nicht bei normalen Eiern, da trennst du das doch auch vorher. Aber das Geschenk sollte man vorher rausnehmen, das Spielzeug. Ja. Das ist ja der Eidotter, das ist ja nicht die Schale. Bei Omelette trennst du doch nicht Eiweiß und Eigelb. Nee, aber das Ei von der Schale. Ja, okay, das stimmt. Aber man muss ja das Überraschungsei sowohl pellen, als auch das Eigelb rausnehmen, weil man das Eigelb ja nicht essen kann. Genau. Ja, man kann es ja so tun, als ob man es aufschlägt, wenn es gepellt ist. Und dann hat man das Gelbe in der Hand hier, das Spielzeug. Ja, genau. Aber in der Analogie bereitet man da ja nur die Schale zu eigentlich. Ja, das muss ein extra Schritt. Man muss für das Ü-Ei die extra Meile gehen. Sonst, ja, sonst das stimmt, das geht nicht so einfach. Ja. Man muss über sich hinauswachsen. Dafür steht das Ü. Ja. Also ich mache... Aber gibt's nicht so... Ich mache ein Überraschungs-Ei-Eis. Oh, das ist lecker. Da hätte ich jetzt Hunger drauf. Ja. Das ist bestimmt lecker. Also wisst ihr, wie ich meine? Überraschungsei einfrieren und dann essen? Aber vorher das Geschenk rausnehmen. Oder so Schoko-Eis, wo so Stückchen drin sind von Überraschungsei-Schokolade. Ja, Vanille-Eis, oder? Weder noch. Okay, erzähl. Oha. Das Überraschungsei halbieren und dann die Überraschung rausnehmen und dann die beiden Hälften mit Eis füllen und dann die Schokoränder kurz anschmelzen, zusammenfügen, unten eine Stange rein und dann einfrieren. Und dann hat man ein Überraschungsei-Eis. Ja, das könnte... Hast du das schon mal gemacht? Das könnte ganz lecker sein. Klingt okay. Ja. Das hört sich voll lecker an. Ist das gut bürgerlich genug? Ja, das ist gut bürgerlich genug. Und welche? Aber auch nur, wenn es Vanilleeis drin ist. Ich wollte gerade fragen, kein Vanilleeis, oder? Welches Eis würdest du nehmen? Stracciatella. Ja, das ist auch okay. Oder es kann auch eine leckere Erdbeere sein. Ja, stimmt, es kann auch was Fruchtiges sein, ne? Ja, oder Mango mit der weißen Schokolade. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Ich glaube, das probiere ich auch mal aus. Das klingt echt cool. Ja, hast du das gerade ausgedacht oder hast du ein Rezept gefunden? So halb. Also ich habe nur ein Bild gesehen, wo irgendwas mit Eis und Ding, aber ich habe es jetzt selber ausformuliert. Also ich glaube, bevor die Folge veröffentlicht wird, musst du auf jeden Fall nochmal einen Brief an Kinder schreiben und das mal pitchen. Genau. Weil das ist nicht Ferrero? Ferrero ist das dann, oder? Die Mutter, der Mutterkonzern, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich meine schon. Kann sein. Also auf jeden Fall eine Millionen-Euro-Idee. Och. Und bestimmt eine 10.000-Franken-Idee. Endlich reich werden. Ja. Aber es gibt doch auch bestimmt so eine Ü-Ei-Torte, oder? So eine Ü-Ei-Kuchen, das gibt es bestimmt auch, oder? Ja. Bestimmt. Oh, jetzt habe ich Lust auf Torte. Wir haben ja nicht die Kategorie Kuchen gezogen, sondern Essen. Ja, besser auch Essen. Kannst du auch essen? Kann man ja, aber, keine Torte essen? Ja, doch, aber wir haben ja auch noch die Kategorie Torte, Grenzen. Also Kuchen. Es gibt Grenzen. Aha. Sagt die Schweizerin natürlich. Ja. Das war ja. Und was ist dann Eis? Eis ist keine Süßigkeit? Nö. Aber wir haben ja auch noch die Kategorie Süßigkeit. Genau. Wir haben Süßigkeit, wir haben Kuchen und wir haben Essen. Und wir haben Kühlregal-Dings und wir haben Gemüse und Stimmt. Obst und Gemüse. Boah, ich bin froh, dass kein Obst oder Gemüse dran kam. Nee, das heute. Ist schwierig, ne? Ja. Eine Überschiene. Eine Orange. Ümderinchen. Eine Ürne. Eine Avocado. Ein Üpfel. Üpfel hört sich Üpfel. Sieht sogar lecker an. Üpfel. Ja, das ist knuffig. Knuffig. Knuffig? Ja, nein, du hast knuffelig gesagt, oder? Nee, ich hab knuffig gesagt. Knuffelig? Ja, knuffig gesagt. Knuffelig finde ich noch knuffeliger. Ja, das stimmt. Aber so weit würde ich bei Üpfel nicht gehen. Ja, okay. Das stimmt. Hast recht. Irgendwo gibt es auch Grenzen, ne? Ja. Also von daher. Wenn es jetzt so ein Üpfli wäre, oder? Ein Üpfli. Üpfli wird also direkt aus der Schweiz kommen. Klar. Ja, wegen dem Li am Ende. Ja, Üpfli. Ja. Ja. Sprichst du dann so, wenn du hier bist? Ja, dann möchte ich ein Röstli und ein Fondüli. Fährst du dann auch Skili vom Bergli? Nee, das ist ja nächsten Monat. Ich glaube, da liegt der Schnee eigentlich dann momentan? Nee, auch, oder? Auf den ganz hohen wahrscheinlich, oder? Ja, aber so weit hoch gehen wir nicht. Okay. Wir bleiben auf 500 Metern. Ja, da wird die Luft noch nicht so dünn, das kann ich noch ab. 500 Meter? Da brauche ich ja nur in Harz fahren. Da fahre ich doch nicht in die Schweiz für 500 Meter. Du, Sebastian macht's. Ja, aber auch nicht nur für 500 Meter. Nein. Auch für die Seen, die es da gibt. Die Seen möchte ich nämlich sehen. Ja. Den Vierstättersee zum Beispiel. Vierwald. Da haben wir schon rausgekommen. Ja, wir haben halt noch Wald dabei, keine Ahnung. Oh Gott, du wirst bestimmt so ein typischer Deutscher in der Schweiz. Was sind denn typische Deutsche in der Schweiz? Was machen die, damit ich schon mal nicht mache? So rumbrüllen. Adiletten? Rumbrüllen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe noch nie rumgebrüllt. Besserwisserisch sein? Ja, Klischee-Deutscher. Ach, das sind die typischen Adjektive eines typischen Deutschen in der Schweiz? Ich bin gespannt. Ich auch. Du kannst ja in eurem Podcast dann erzählen, wie es war. Ja, je nachdem, welche Folge 10 des Podcasts wird Thema Schweiz haben. Einfach. Es wäre so gut, wir haben auch Filme. Das ist wahr, ja. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Du meinst, ihr habt Filme gesehen, aber nicht verstanden. Ich habe tatsächlich noch keinen Schweizer Film gesehen, glaube ich. Nur aus Österreich. Ja, brauchst du auch Untertitel für. Welche Filme hast du gesehen? Aus der Schweiz? Keine. Ah, keine. Ich glaube nicht. Filmli erinnert mich übrigens an Fischli. Kennt ihr Fischlis noch? Diese Knusperfische mit Sesam oder Salz drauf, die sind auch gut. Ja, stimmt. Gibt's die eigentlich noch? Ich habe jetzt Bock da drauf. Klar. Ja, Ja, kennst du die überhaupt als Schweizerin? Oh, ja, Moment, drei Filme aus der Schweiz. Jetzt muss ich das mal kurz überprüfen. Ach. Ah, doch, tatsächlich. Es gibt drei Filme in der Schweiz. Also zwei davon sind, glaube ich, eine Koproduktion und die sind eigentlich, glaube ich, aber einen habe ich gesehen tatsächlich, einen Kurzfilm namens Cru oder so. Ich glaube, das ist französisch. Du meinst, der war auf jeden Fall auf französisch. Du meinst Krüli. Es ging um eine... Da ging es um eine Frau, die anfängt als... so ganz unten anfängt in so einer Fünf-Sterne-Küche und... Ganz unten. Ja, in der Küche fängt sie ganz unten an. Halt so als, ich glaube, sie muss da irgendwie einen Salat zubereiten. Und dann muss sie die Soße machen und schneidet sich in den Finger. Und die Zeit wird knapp und sie macht einfach weiter und blutet in die Soße. Und der Kritiker sagt, das ist das Beste, was er je gegessen hat. Und dann wird sie befördert. Ich glaube, das war der Film. Und dann musste sie in jedes Gericht Blut machen. Das wurde offen gelassen. Das war ja nur 11 Minuten kurz vor. Hat die dann nur einmal im Monat immer gekocht? Ja, ich würde sagen, wir können das jetzt... unsere Überraschungskiste. Ich würde auch sagen, ich glaube, du kannst sie mal rauswerfen, oder? Das reicht jetzt für heute. Ja, schade. Definitiv. Ja, dann war trotzdem schön, dass ihr hier wart bei uns. Ich finde das Wort trotzdem in dem Satz. Wollt ihr zum Abschluss noch euer Lieblingswort mit Ü sagen? Stille. Darf ich stattdessen einen Film empfehlen aus der Schweiz, den ich doch gesehen habe? Ja, mach. Natürlich. Ist auch okay. Blew My Mind von Lisa Brühlmann. Es geht um eine, es ist ein Coming-of-Age-Film, wo es so ein bisschen darum geht, so, oh, Pubertät, mein Körper verändert sich. Und es geht hier um die 15-jährige Mia, der tatsächlich einfach Schwimmhäute wachsen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ja, genau. Okay. Also also das ist wird so quasi eine Fantasy-Variante von Reflexion auf Coming-of-Age-Filme und Pubertät und Krams. Und ja, sie lernt so andere Leute kennen und will so pseudo-cool sein und parallel verwandelt sie sich in einen Fischwesen. Der war okay. Den habe ich auch gesehen. Echt? Ja. Ja, cool. Gell? Ja. Und also mein Lieblingswort ist wahrscheinlich wirklich Überraschungsei, weil das so lecker ist. Um das Niveau ja wieder ein bisschen runterzuziehen jetzt hier. Ja, dann essen wir doch... Aber ich finde die Kinderschokolade auch sehr lecker. Also das stimmt. Dann essen wir doch jetzt alle zusammen imaginär ein Überraschungsei. Ein Überraschungsei-Eis. Überraschungsei-Eis. Aber genau. vorher die Überraschung rausnehmen und das Ei pellen. Ja. Ja, das ist wichtig. Ja, definitiv. Ja, aber ich, wenn wir jetzt bei den Schlusswörtern sind, würde ich mich auf jeden Fall bedanken, dass wir beide hier sein durften. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wollte mich auf jeden Fall nochmal für die Einladung bedanken. Und ja, war auf jeden Fall lustig, obwohl der Buchstabe echt ein bisschen schwierig war für Filme und Serien. Wollte ich nur mal sagen. Dann weißt du mal, wie wir uns immer fühlen. Ja. Bei Filmen und Serien. Ja, unser Motto. Ja. Ja, sehr so. Gerne. Schön, dass ihr hier wart. Ja. Ja, war schön. Überraschung. War schön. Genau. Ja, und wir hören uns beim X. Einen Buchstaben wieder, genau. Beim X, glaube ich. Je nachdem, ich glaub, wann was ja, geschnitten so. Wird und wann was aufgenommen wird. Genau. Aber ja, irgendein Buchstabe wird noch kommen. Lasst euch überraschen. Ja. Tschüss. Okay, tschö. Tschüss. Tschüss.